Drittens. Hedonismus ist gleich Freiheit, die Aschenputtelgeschichte. Wohingegen das Märchen einer rebellischen Selbstbehauptung noch schöner wird, wenn man den eigenen zerstörerischen Lebensstil heroisiert. Erst durch Selbstentfaltung, so erzählt es diese Geschichte, erlangt der mündige Bürger die Freiheit, die ihm zusteht. Hedonismus wird damit der David-Kampf des kleinen Mannes gegen einen Goliath aus monströsen Klimafakten. Im Grunde haben wir es hier mit einer Umkehrung des Verzichtsdiskurses zu tun. Anhänger dieses Narrativs glauben, dass sie sich ihr Dasein irgendwie verdient haben, zum Beispiel durch Arbeit und Fleiß, weshalb das Leben, das sie gegenwärtig führen, nicht falsch sein kann. Es ist eine verkappte Selbstgerechtigkeitserzählung, die unser Gefühl, uns stünden Ressourcen und Umwelt schlicht zu, auf eine Weise narrativiert, die uns im Destruktiven, im Verschwenderischen Held sein lässt. Um diese narrative Position einnehmen zu können, muss man die klimatischen Entwicklungen allerdings massiv verdrängen und besonders die eigene Rolle dabei. Der US-amerikanische Psychologe Peter Kahn benutzt den Begriff der Environmental Generational Amnesia, also der Umweltamnesie der Generationen. Danach betrachtet jede Generation den Zustand der Umwelt, mit welcher sie aufgewachsen ist, als den Normalzustand, unabhängig davon, wie verschmutzt sie ist. Die Definition von der Natur ist somit relativ und von Generation zu Generation unterschiedlich. Es gibt eine sich ändernde Grundlinie dessen, was wir als die Umwelt betrachten. Unter diese Grundlinie verarmt sehen wir sie nicht einmal, meint Kahn. In dieser Wahrnehmungsverzerrung wird auch das eigene Verhalten zum selbstverständlichen Nullpunkt, den man nicht nur bewahren will, sondern verteidigen muss. Die Flucht in den selbstheroisierenden Hedonismus ist zudem äußerst kompatibel mit der in der Terrormanagement-Theorie erforschten Tendenz, sich in Anbetracht von Untergang und Tod Erzählungen zuzuwenden, die zum Schutz des Selbstwertgefühls beitragen. Ein Narrativ, das das maximale Genießen persönlicher Freiheiten trotz eines nahenden Kollapses des globalen Ökosystems als erstrebenswert und richtig verkauft, wirkt darum paradoxerweise besonders attraktiv.